على هؤلاء العلوية. Wir sind davon überzeugt, dass Allah der beste Gesetzgeber ist. Das heißt, für ihre Mord gibt es die Todesstrafe. Der Prophet Muhammad ist der wahre letzte Prophet des gesamten Gottes. Allah ist der wahre Gott. Die Wahrheit. Er ist der wahre Gott. Mit dem Grundgesetz aus dem identifizieren ich identifiziere mich mit dem Weg, mit dem Islam. Wenn Allah befiehlt, dass einfach ein Weg Ehebrecher und eine Ehebrecherin gestrafe, ist ein Weg zu das richtig für ihren derjenige, der diesen Befehl bekommen hat, wie der Prophet Muhammad ist. Wenn es nicht macht, dann ist er Gott ungehorsam. Alles, was dem Islam widerspricht, ist falsch. Falsch. Gezüchtet von Vollstreckern des Morgentaumlands, geboren aus der Irrlehre des Multikultimans. Die Demokratie nur ein Zug, auf den ihr aufspringt, bis für euch der Gottesstaat in Deutschland beginnt. Die Moscheen sind die Kasernen, mit der Waffe in der Hand bereit zu sterben. Muezzin vom Minarette, das sind ihre Bajonette. Die Kuppel ihre Helme und die Gläubigen, die Soldaten, die gegen uns marschieren. Da braucht ihr nicht lang zu warten, islamische Bombenleger terrorisieren die ganze Welt. Doch ihr verfluchten Spießer, habt nur Angst um euer Geld. Gezüchtet von Vollstreckern des Morgentauplans, geboren aus der Irrlehre des Multikultimans. Ihr kontrolliert euch die Straßen bei Scharia-Polizei. Wir sollen nach euren Sitten leben, wie in der Türkei. Geht zurück in die Wüste mit euren größten Wahn. Ehrenmord und Scharia-Gesetzen und Ramadan. Ihr rekrutiert die Moscheen, die Jungen zum Dschihad. Die Gutmütigkeit des Volkes habe ich längst satt. Geht doch rüber die Grenze zu eurem islamischen Staat. Denn Europa wird niemals werden ein verdammter Kalifat. Was zeigt uns der Nahe Osten und die Entwicklung im Irak? Deutsche Mörderbanden im Dienst des islamischen Staats, mit Steinigung und Enthauptung seid ihr des Todes Verwalter. Euer Denken ist verhaftet im tiefsten Mittelalter. Geboren aus der Irrlehre Multiverse. Sobald es Frühling wird, schicke ich Machan weg mit einem zweiten Heer nach Belgrad. Ihr verständigt die Tataren. Sie sollen gleichzeitig mit ihrem Heer in Polen eindringen. So werde ich weder von Polen angegriffen, noch von Italien. Und damit ist Buda in meiner Hand. Und nach Buda, Wien. Inzwischen vereinigt sich mein zweites Heer mit den Belgradern und wir ziehen nach Italien. Werden Rom besiegen. Den Petersdom werde ich umbauen lassen zu einer riesigen Moschee. Der Papst mit seinen Kardinälen soll hinter meinem Pferd gehen, gefesselt und im Kleid eines einfachen Derwisches.